Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 15. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0, wobei das Attribut kommentiert diesmal leider unzutreffend bleiben muss, da ich zurzeit bis über beide Ohren in zahlreiche Projekte in und außerhalb des Radios verstrickt bin, blieb mir leider keine Zeit, Gäste einzuladen. Aus diesem Grunde entfallen diesmal ausnahmsweise alle Kommentarteile. Die volle Sendezeit ist Friedells Originaltext gewidmet. Als Vorleser muss mit meiner Wenigkeit vorlieb genommen werden. Der Stilisierungswille. Und doch hat es auch der sogenannten Hochrenaissance, die eigentlich einen Tiefpunkt der Renaissancebewegung bezeichnet, nicht an einer gewissen Größe gefehlt. Vermöge des grandiosen Stilisierungswillens, der alle ihre Lebensäußerungen durchdrang und dem ganzen Dasein eine unnachahmliche Gehobenheit, Pracht und Majestät verlieh. Alles trägt den Charakter einer heiteren Repräsentation, die sich der Natur bewusst entgegensetzt, weil sie sie anders haben will. Nicht so natürlich, so vulgär, so selbstverständlich und geschmackvoll, wohltemperiert und in sorgfältige Falten gelegt. Wir erkannten bei der Betrachtung der nordischen Zustände das Kostüm als eine der charakteristischsten Ausprägungen des Zeitgeistes. Wir finden dasselbe im Süden, nur in umgekehrter Tendenz. Hier strebt die Tracht nach dem Eindruck des königlichen, solennen, pathetisch distanzierenden. Grellere Farben und bizarrere Formen werden gemieden. Das Fallende und Wallende, die große, kraftvoll fließende Linie, gibt den Grundton. Man verlangt von der Frau, dass sie einen mächtigen Busen, starke Hüften, üppige Glieder habe oder doch vortäusche, dass ihre äußere Erscheinung nichts Kleines, Genrehaftes, Niedliches an sich trage. Daher liebt man schwere, feierliche Stoffe wie Samt, Seide, Brokat, lange Schleppen und weite Bauschärmel, breite Mäntel und hohe Coiffüren, nicht bloß aus künstlichem Haar, sondern zum Teil auch aus weißer oder gelber Seide. Die Modefarbe ist das majestätische Goldblond, das die Damen durch alle möglichen Geheimmittel und Tinkturen und durch tagelanges Liegen in der Sonne zu erzielen suchten. Jede Frau soll das Air einer Juno, jeder Mann die Würde eines Jupiter haben. Und daher kommt auch wieder der stattliche Langbart auf. Das Ephebenhafte steht ebenso niedrig im Preise wie das Mädchenhafte. Man schätzt nur den reifen Mann und die voll erblühte Frau, an der man wiederum einen Zug ins Virile liebt. Für die männliche Kleidung werden ernste, dunkle, unauffällige Farben Vorschrift. Die Damen tragen sogenannte Wulstenröcke, die oft viele Pfund schwer zur Verstärkung der Hüften dienen, Mieder, die den Busen in die Höhe pressen, und fußhohe Schuhuntersätze. Das Ideal des Gehens, Stehens, Sitzens und ganzen Gehabens ist die lässige Vornehmheit, die gehaltene Ruhe, die Gravità riposata. Man geht überhaupt nicht mehr, man wandelt. Das Leben soll ein immerwährender vornehmer Empfang, ein effektvolles Repräsentationsfest, eine großartige Gesellschaftsszene sein, bei der sorgfältig geschulte, bis in die Fingerspitzen beherrschte Menschen ihre imposante Kunst vollendeten Betragens zur Schau stellen. Der herrschende Grundzug der italienischen Hochrenaissance ist ein extremer Rationalismus, der aber sehr bald nach Frankreich abwandert, um sich dort dauernd niederzulassen. Michelet sagt, l'art est la raison réconciliée. Voilà la Renaissance. In dieser Formel ist alles gesagt. Die Renaissance will die Welt einteilen, disponieren, artikulieren, Licht und überschaubar machen. Aus diesem einen Motiv erfließt alles, was sie geschaffen und zerstört, bejaht und negiert, entdeckt und übersehen, erkannt und verkannt hat. Sie will das Dasein fassen, organisieren, unter Gesichtspunkte bringen, von denen aus jederzeit eine leichte und sichere Orientierung möglich ist. Ihr Ideal ist auf allen Gebieten die Proportion, das Metrum. Das Höchste nach dieser Richtung hat sie in der rhythmischen Gliederung und Linienharmonie ihrer Bauwerke erreicht. Mit ebenso genialen wie einfachen Mitteln. Aber auch überall sonst. In der Anlage der Gärten, Möbel, Ornamente, in dem einheitlichen und durchsichtigen Arrangement der Gemälde und Reliefs, in der symmetrischen Auffassung des menschlichen Körpers und seiner landschaftlichen Umgebung herrscht dasselbe mathematisch-musikalische Prinzip. Alle Künstler jener Zeit sind unübertreffliche Meister der Komposition gewesen. Darüber hinaus aber sind sie merkwürdig wenig gewesen. Ein sophistisches Zeitalter. Die italienische Renaissance besitzt eine große Ähnlichkeit mit dem Zeitalter des Perikles, das man eigentlich das Zeitalter der Sophisten nennen sollte. Denn der Peloponnesische Krieg, die athenische Demokratie, die attische Komödie, das waren lauter sophistische Erscheinungen. Man darf dabei natürlich nicht an den landläufigen Begriff der Sophistik denken, der keine Charakteristik dieser philosophischen Schule ist, sondern nur ein von Plato aufgebrachtes Schimpfwort. Im Grunde haben alle klassizistischen, alle sogenannten goldenen Zeitalter einen Zug ins Sophistische. Auch die augusteische und die napoleonische Zeit zeigen innere Übereinstimmungen mit der Ära des Perikles. Sieg der purifizierenden Logik in der Kunst, Weltanschauung, Verfassung. Die Ähnlichkeiten erstrecken sich in unserem Fall zunächst auf die politischen Lebensformen, beide mal Stadtrepubliken mit mehr oder minder deutlich markierter Tyrannis auf demokratischer oder scheindemokratischer Basis. Ganz nach der Art der Medici hat auch Perikles seine Herrschaft lediglich als erster Bürger ausgeübt, indem er seine Macht nicht auf Erbrecht und Gottesgnadentum, sondern auf politische Klugheit, die Suggestion seiner Persönlichkeit und den Glanz der durch ihn geförderten Künste stützte, während wiederum Gestalten wie Themistokles oder Alkibiades in ihrer Vereinigung von Talent und Charakterlosigkeit, politischer Tatkraft und Mangel an Patriotismus zur Vergleichung mit den großen Condottieri herausfordern. Ferner üben die großen italienischen Stadtgemeinden über eine Reihe von kleineren oder schwächeren Städten eine Hegemonie aus, die ebenso rücksichtslos und egoistisch, verhasst und unsicher ist, wie die der hellenischen Vororte über ihre Bundesgenossen. Und sie bekämpfen sich untereinander mit ebenso wahllos grausamen und perfiden Mitteln, ohne jeden Sinn für nationale Einheit. Während sie sich andererseits doch wieder durch das Bewusstsein ihrer gemeinsamen, anderen Völkern überlegenen Kultur in einen großen Zusammenhang gestellt fühlen, weshalb sie in allen künstlerischen und geistigen Fragen stets ebenso solidarisch empfunden haben wie in allen politischen Angelegenheiten unheilbar partikularistisch. Die Analogie erstreckt sich in gleichem Maße auf die Verhältnisse der inneren Politik. Auch im Italien der Renaissance finden wir den Bürger an eine größenwahnsinnige Polis ausgeliefert, die mit dem Anspruch der Allmacht auftritt. An sinnloser Willkür, niedrigem Neid, verleumderischem Denunziantentum, habgieriger Korruption und frecher Erpressung das Äußerste leistet und sich die Beargwöhnung und Verfolgung und nicht selten die Verbannung oder Tötung ihrer Besten zum Prinzip macht. Zur Behandlung eines Phidias und Sokrates bietet das Schicksal eines Dante und Savonarola ein sehr sprechendes Gegenstück. auch an die große und bis dahin unerhörte Rolle, die die Hetären hier wie dort im geistigen und gesellschaftlichen Leben gespielt haben, könnte man denken, ferner an die künstlerische und soziale Bedeutung der Homosexualität und schließlich an die ebenso intensive wie kurze Blüte beider Kulturperioden, die mitten auf ihrer Sonnenhöhe gleichsam durch Selbstmord geendet haben. Kurz, was Plutarch von den Athenern des 5. vorchristlichen Jahrhunderts gesagt hat, dass sie extrem groß im Guten wie im Schlechten gewesen seien, gleich wie der attische Boden den süßesten Honig und den giftigsten Schierling hervorbringe, das gilt auch von den Italienern der Renaissance. Die Humanisten. Den Sophisten entsprechen natürlich die Humanisten. Man denke an ihre maßlose Selbstberäucherung, ihre raffinierte Dialektik, ihre leidenschaftliche Obtraktationssucht und erbitterte gegenseitige Rivalität, die nicht selten zu Schlägereien und bisweilen sogar zu Mordanschlägen führte. Ihren Rationalismus und Kritizismus, ihren sittlichen Subjektivismus, der den Menschen zum Maß der Dinge macht, ihren religiösen Skeptizismus, der hart bis an die Grenze des Atheismus geht, ohne jedoch die äußeren Formen des herrschenden Glaubens anzugreifen, an ihr wanderndes Virtuosentum, das im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen aus der Verbreitung von Kenntnissen und Fertigkeiten ein Geschäft macht, an ihren extremen Kultus der Eloquenz, von der selbst ein so reicher Geist, wie Inea Silvio erklärte, nichts regiere den Erdkreis so sehr wie sie. Und wenn sie bei allen ihren Schwächen und Mängeln doch den größten Zulauf fanden und auf eine Weise gepriesen und fetiert wurden, die uns heute fast pathologisch erscheint, so hat auch dies beide Male denselben Grund. Sie redeten aus dem Herzen des Zeitalters, dessen tiefste Wünsche und Bedürfnisse sie mit wunderbarem Spürsinn erraten hatten. Sie waren in ihrer grenzenlosen Beweglichkeit, Unruhe und Anpassungsfähigkeit, ihrer edlen Neugierde und Wissbegierde und ihrer stets bereiten Empfänglichkeit für alle Dinge des Geistes und der Lebenserhöhung die legitimen Repräsentanten des damaligen Geschlechts. Die Humanisten waren in der Tat die angesehensten Menschen des Zeitalters. Jedermann bewarb sich um ihre Dienste und ihren Verkehr. Sie wurden gesellschaftlich viel höher gewertet als die bildenden Künstler, was sehr merkwürdig ist, da doch in diesen, und zwar ausschließlich in diesen, die gesamte schöpferische Kraft der Renaissance konzentriert war. Nicht selten nahmen sogar die Hofnarren einen höheren sozialen Rang ein als die Maler und Baumeister. Man bediente sich ihrer Talente, bewunderte sie wohl auch, erblickte in ihnen aber doch nur eine Art höherer Lakaien. Nur Raphael machte eine Ausnahme wegen seiner ausgezeichneten gesellschaftlichen Talente, seiner persönlichen Liebenswürdigkeit und seiner Fähigkeit zur Repräsentation. Vasari bezeichnet sich in seinen Vitae ausdrücklich als Maler und ist sich bewusst, dass darin eine erlesene Courtoisie gegen seine Kollegen liegt, die er damit auf die schmeichelhafte Tatsache hinweisen will, dass aus ihren Kreisen ein Schriftsteller hervorgegangen sei. Und Alberti gibt den Künstlern den Rat, mit Poeten und Rhetoren Freundschaft zu schließen, da diese ihnen die Stoffe liefern. Der literarische Charakter der Renaissance. Damit kommen wir auf einen sehr bemerkenswerten Punkt, den wir bereits kurz vorher berührt haben, das Literarische der Renaissance. Die Humanisten lieferten den Künstlern nicht bloß die Stoffe, sondern den ganzen geistigen Stoff, Fundus und Untergrund, Weltbild und Assoziationsmaterial, Canevas und Programm. Wir sagten im vorigen Kapitel, die bildende Kunst und im Besonderen die Malerei sei jene Ausdrucksform, in der jede neue Art, die Welt zu begreifen, ihre früheste Ausprägung zu finden pflegt. Es ist doch ganz einleuchtend, warum dies der Fall ist. Betrachten wir den Entwicklungsgang des Individuums, so sehen wir, dass beim Kinde die ersten Eindrücke, die es aufnimmt und verarbeitet, durch das Auge gehen. Es vermag viel früher richtig zu sehen, als zu hören oder gar zu denken. Dem entspricht die chronologische Reihenfolge im Werdegang der Kollektivseele. Der neue Inhalt, der das Leben der einzelnen Kulturperioden erfüllt, wird zuerst von den Gesichtskünsten erfasst. Der Malerei, Skulptur, Architektur, sodann von den Gehörkünsten, der Dichtung und Musik und zuletzt von den Künsten des Denkens und Deutens, der Wissenschaft, Philosophie und Literatur. Zuerst sind die neuen Sinne da, viel später erst fragt man nach deren Sinn. Von dieser Regel macht die italienische Renaissance eine Ausnahme. Hier ging die Literatur der bildenden Kunst vorauf. Es gab schon Antikisieren, Renaissance, Klassizismus in den sprechenden Künsten, als die Bildenden noch mittelalterlich gebunden oder rein naturalistisch waren. Woher kam nun diese widersinnige Anomalie? Das Rätsel löst sich auch diesmal wieder sehr leicht, indem sich das Ganze als eine bloße Augentäuschung entpuppt, wenn man diese der bildenden Kunst vorauseilende Literatur ein wenig näher ins Auge fasst. Sie liegt nämlich auf einer ganz anderen Ebene als die anderen Künste, insofern sie überhaupt keine Kunst ist, sondern eine gänzlich unproduktive, sterile, akademische Programmatik und stilistische Spielerei. Erst im 16. Jahrhundert, als die bildenden Künste schon längst geblüht und ausgeblüht hatten, erscheint eine schöpferische Literatur, eine Poesie, die ihren Namen wirklich verdient. Und auch da bleibt sie in ihrer ganzen seelischen Haltung weit hinter der Malerei zurück. Die Epik Ariosts und Tassos ist ohne Luftperspektive, ohne Kenntnis der Anatomie, ohne Kraft höchster Individualisierung, ohne echte Dramatik und wirkliche Porträts. In der Komposition noch ganz auf der Stufe der Primitiven, streifenförmig, linear, ohne Tiefendimension, ornamental. Und vor allem ohne jene noble Einfachheit und Natürlichkeit, die den höchsten Ruhm der Renaissance-Künste bildet. In Wahrheit gab es in jenen zwei Jahrhunderten nicht erst Dichtkunst, dann bildende Kunst, sondern nur bildende Kunst. Sofern man unter Kunst etwas Neues, Schöpferisches, Eigenes, eine Geburt versteht. Zu modifizieren ist aber diese Feststellung durch die andere Konstatierung, dass diese bildende Kunst allerdings zum Teil hervorgerufen war durch scientifische Erörterungen, Untersuchungen und Reminiszenzen, was sonst nicht der Fall zu sein pflegt. Und dies war eine Art Fluch der Renaissance, denn hierdurch wurde der ganzen Bewegung der Charakter des Intellektuellen, Artifiziellen, Gewollten, Gemachten, Gestellten aufgeprägt, der sich von Generation zu Generation verstärkte und auf der Höhe der Entwicklung, als das verderbliche Programm endlich voll begriffen wurde, zu einer Seelenlosigkeit und Kälte führte, die alle Keime einer fruchtbaren Fortbildung ertöten musste. Ein hässlicher und zerstörender Riss geht von nun an durch alle höheren Betätigungssphären der Kultur. Kunst wird eine Sache der Kenner, Weisheit eine Sache der Gelehrten, Sitte eine Sache der guten Gesellschaft. Der Maler, der Bildhauer, der Poet schafft nicht mehr für die ganze Menschheit als Seher und Verkünder großer, heiliger und beseligender Wahrheiten, sondern für einen kleinen Kreis, der die Voraussetzungen hat, die Feinheiten zu würdigen versteht, die Nebenvorstellungen zu vollziehen vermag. Die Baumeister errichten nicht mehr wie im Mittelalter ihre Kirchen und Dome als Vollstrecker der allgemeinen Gottessehnsucht, sondern als Angestellte kunstliebender Connoisseur-Päpste, prunkliebender Fürsten oder ruhmliebender Privatleute. Die Denker meditieren für ein ausgewähltes Fachpublikum, die Poeten feilen ihre Verse für eine privilegierte Klasse von Feinschmeckern, Das Kunsthandwerk schmückt nur noch das Leben der Reichen. Die Musik wird eine hohe Wissenschaft. Der Krieg, das Recht, die Politik, der Handel, alles wird ein Fach. Die Palazzi tragen den Geist der neuen Zeit deutlich an der Stirn. Sie haben alle einen kalten, ungastlichen, schrankebildenden Gesichtsausdruck. Man glaubt nicht recht, dass Menschen darin wohnen, ja, dass überhaupt Häuser zu diesen Fassaden gehören. Sie scheinen nichts als strenge, hochmütig abweisende Prunkwand und Dekorationskulisse zu sein. Auf den Porträts sieht man nur noch große Herren und Grand Dames. Die Gottesmutter ist nicht mehr die armselige Magd, die Donna Umile, sondern die stolze Madonna, die die heiligen drei Könige als gleichberechtigte Souveränin empfängt. Christus wird zum unnahbaren Herrn der Heerscharen, das Jesuskind zum steifen, wohlerzogenen Kronprinzen, in dem schon das Bewusstsein seines künftigen Ranges lebt. Die Apostel zu kühlen, selbstbewussten Kavalieren. Man malt eine Welt vornehmer Leute für vornehme Leute, für Menschen mit Kinderstube, denen heftige Worte, hastige Bewegungen, unruhige Linien ein Greuel sind, die in der Luft des Reichtums, Komforts und Bontons aufgewachsen sind, sich niemals gehen lassen, nie intim werden und auch in den Momenten der Erschütterung und Überraschung Haltung zu bewahren verstehen. Man malt nur, was in der großen Welt als geschmackvoll gilt. Keine Affekte, Affekte sind vulgär. Keine Erzählung. Erzählen ist Volksgeschmack. Keine Details. Details sind Basargeschmack. Keine Unklarheiten, Mehrdeutigkeiten, Hintergründe. Ein Gentleman ist niemals mehrdeutig. Keine lauten Farben und grellen, schreienden Kontraste. Ein feiner Mensch schreit nicht. Um in Plastik und Architektur den Eindruck der größtmöglichen Ruhe und Vornehmheit zu erzielen, lässt man den Stein völlig weiß und glaubt damit, echt römisch zu sein, ohne zu ahnen, welche Leidenschaft gerade das römische Empire für bunte Materialien, für grüne, rote, gelbe, violette, gefleckte, geäderte, gestreifte, geflammte Steinarten gehabt hat und wie es seine Fassaden, Reliefs und Fruchtstücke aufs leuchtendste und prachtvollste bemalt und selbst seine Triumphbogen, Statuen und Porträtbüsten mit den kräftigsten Farben getönt hat. Damals wurde der Typus des bornierten, besserwissenden, dünkelhaften Fachmanns und Gelehrten geboren, der bis zum heutigen Tage die europäische Kultur verseucht. Im Mittelalter zerfiel die Menschheit in Kleros und Laos. Nun wird ein zweiter, viel tieferer und schärferer Schnitt durch sie geführt. Es gibt fortan die Ungebildeten, die Ununterrichteten, das Volk. Die neuen Laien und die Wissenden, die Schlüsselbewahrer aller Lebensrätsel, die akademisch Geweihten und Eingeweihten. Eine neue Aristokratie kommt herauf. Noch viel unduldsamer, brückenloser, kastenstolzer, unmenschlicher und exklusiver als die frühere. Prädominanz der bildenden Kunst. Und hier hat auch die Parallele mit dem perikleischen Zeitalter ihre Grenze. Damals gab es eine Gesamtkultur, und zwar in doppeltem Sinn, nämlich erstens als eine Kultur für alle, den einen Sophokles, Phidias, Sokrates. Und selbst Gelehrte wie Thukydides und Hippokrates verstand ein jeder. Und zweitens, was vermutlich die Folge des ersten war, eine Kultur, die auf allen Gebieten das Höchste erreicht hat, während die Italiener der Renaissance bei all ihrem Universalismus, der jedoch bloß technisch und äußerlich war, in mehreren wichtigen Kulturzweigen gänzlich unfruchtbar geblieben sind. Ihre einzige originelle Schöpfung auf dem Gebiete der Musik ist die Caccia, ein zweistimmiges kanonisches Gesangsstück mit Instrumentalbegleitung, das alle möglichen Geräusche des täglichen Lebens, Regengeplätscher, feilschender Händler auf dem Markte, Straßenrufe, Mädchengeplauder, Tierstimmen und dergleichen tonmalend wiedergibt und den frühesten, moderaten Versuch einer Programmmusik darstellt. Und auch einen schöpferischen Philosophen haben sie niemals besessen. Erst nach dem Absterben der Renaissance haben sie einen Musiker und einen Denker von Weltformat hervorgebracht, Palestrina und Giordano Bruno. Ihre dramatische Leistung beschränkte sich auf einige geistvolle satirische Schwänke von Laune und guter Lebensbeobachtung. Selbst Machiavells Mandragola ist nur erlesenste Unterhaltungsliteratur. Und das ernste Genre ist bloßes Ausstattungsstück, obschon von einer Pracht, Fantasie und künstlerischen Vollendung, von der man sich heute kaum mehr einen Begriff machen kann. Allerdings haben sie so überwältigend dramatisch gemalt, modelliert und gebaut und vor allem gelebt, dass man ihnen gerade aus dem Mangel eines geschriebenen Dramas am wenigsten einen Vorwurf machen kann. Die Geschichte der italienischen Renaissance ist in Bildern geschrieben. Die Maler haben alle Windungen des seltsamen Weges, den der öffentliche Geist dieses Landes von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts beschrieben hat, mit zartestem Verständnis und stärkster Ausdruckskraft wiedergespiegelt. Trotzdem wäre es gewagt, einen von ihnen als absoluten Repräsentanten des Zeitgeistes herauszugreifen. Am ehesten kämen hierfür noch gewisse Sterne zweiten und selbst dritten Ranges in Betracht. So hat zum Beispiel Pisanello für die naive und doch schon sehr kennerische Freude am bunten Detail, die die Menschen des Quattrocento erfüllt, eine unvergleichlich reiche Sprache gefunden. Und ebenso hat Benozzo Gozzoli die unerschöpfliche, schäumende Lebenslust dieser neuen Generation, ihre jugendliche Leidenschaft für Feste, Aufzüge, Bauten, die im ganzen Dasein einen ewigen Karneval erblickt, zu rauschenden Symphonien verdichtet, während andererseits die Savonarola-Zeit in den kargen, ästhetischen und vergeistigten und dabei doch stets liebenswürdigen, milden und lächelnden Gestalten Peruginos ein ergreifendes Denkmal erhalten hat und in einem Künstler wie Giovanantonio Bazzi, der in der Kunstgeschichte unter dem bezeichnenden Namen Sodoma fortlebt, das Überblühen der Renaissance, ihre raffinierte sybaritische Sinnlichkeit, die bis zur Verworfenheit und Perversität fortschreitet, eine höchst charakteristische Ausprägung findet. Aber wenn man von der Renaissance spricht, denkt niemand an dergleichen Namen. Es ist längst zur feststehenden Tradition geworden, Michelangelo, Leonardo und Raphael, den unbestrittenen Herrscherprimat, gleichsam das Triumvirat zuzugestehen. Michelangelo. Allein Michelangelo steht völlig abseits. Man hat ihn als Vollender des Klassizismus und als Initiator der Barock, als letzten Gotiker und als Vater des Expressionismus reklamiert. Er ist all das und nichts von alledem. Er gehört zu jenen seltenen, ebenso einseitigen wie allseitigen Geistern, die eine vollkommene Welt für sich bilden, die keine Schüler und Zeitgenossen haben, zu den Megatherien der Menschheit, die anderen Lebensbedingungen gehorchen als unsere Spezies, zu den wenigen Monumentalstatuen im Pantheon des menschlichen Geschlechts, die etwas Zeitloses und außerhalb der Natur Gestelltes an sich tragen. In ihnen überschlägt sich gleichsam die Naturkraft und schießt über sich selbst hinaus. Sie hätten zu jeder beliebigen Zeit leben können und ebenso gut zu gar keiner Zeit. Denn wir können heute noch nicht begreifen, dass sie jemals existiert haben. Es gibt kein Zeitalter Michelangelos. Er ragt über seine Zeit hinaus wie ein scharfes Riesenriff oder ein unzugänglicher, kolossaler Leuchtturm. Es gibt auch keine Schule Michelangelos. Oder sollte doch keine gegeben haben. Denn der Irrglaube, dass man von ihm etwas lernen könne, hat nur zu den widersinnigsten Schöpfungen geführt und für die Kunstgeschichte die unheilvollsten Folgen gezeitigt. Er stand mit seiner Zeit selbst äußerlich in gar keiner Kommunikation. Er passte nicht zu seiner Umwelt und seine Umwelt nicht zu ihm. Alles an ihm atmet Menschenfeindlichkeit. Für jede Art von Geselligkeit und Gemeinschaft war er ungeeignet. In seiner äußeren Erscheinung abstoßend hässlich, von malaiischem Gesichtsausdruck klein und schwächlich, immer schlecht gekleidet, scheu, misstrauisch, wortkarg, stets mit sich und den anderen unzufrieden. Ohne jede Genussfreude, frugal bis zur Schäbigkeit. Mit einem Tölpel von Diener in einer elenden Kammer lebend, seine Nahrung, etwas Brot und Wein, seine Erholung ein paar Stunden Schlaf in den Kleidern. Von gänzlich unverträglichem Charakter, intolerant und gehässig gegen andere Künstler, von einem exklusiven Selbstgefühl, das zwar berechtigt, aber nicht einnehmend war. Ein 89-jähriges Leben ohne irgendeinen Lichtblick, ohne Glück, ohne Freundschaft, ohne eine einzige Liebesstunde, obgleich er von höchster erotischer Empfänglichkeit war und sich zumal zu Vittoria Colonna und Tommaso dei Cavalieri leidenschaftlich hingezogen fühlte. Dagegen bis an den Rand angefüllt mit Verzweiflung. Kein tödlich Leid blieb mir je unbekannt, hat er selbst von sich gedichtet. Und in der Tat, die Gabe, aus allem Gift zu saugen, von der Lichtenberg einmal spricht, besaß er in höchstem Maße. Nein, er war nicht liebenswürdig, dieser Michelangelo. So abgründliche, abseitige Giganten, Heroen aus einer fremden Eiswelt pflegen das selten zu sein. Er selbst war sich über seine zeitlose Größe, seinen ungeheuren Abstand von allen anderen völlig klar. Als man ihn einmal darauf aufmerksam machte, dass seine Büsten der beiden Medici gar nicht ähnlich seien, erwiderte er, wem wird das in 10 Jahrhunderten auffallen? Alle übrigen Renaissance-Werke sind, mit den seinigen verglichen, Miniaturen. Die anderen sind schön, er ist groß. Selbst Leonardos Seelenhaftigkeit wirkt neben ihm süß. Leonardo. Was nun diesen anlangt, so kann er ebenfalls nicht recht als Repräsentant der Renaissance betrachtet werden, schon deshalb nicht, weil wir so wenig von ihm wissen. Es ist etwas wie ein feiner Nebel um seine Gestalt. Selbst Burckhardt, der in den Mysterien der Renaissance wie in einem offenen Buch blättert, nennt ihn den rätselhaften Meister. Er ist unergründlich wie das berühmte Lächeln seiner Mona Lisa. Und auch alle seine übrigen Gemälde sind wahre Vexierbilder, die hinter sich und über sich hinaus zu weisen scheinen. Es liegt über ihnen eine seltsam gespenstische Leere. Nicht die Leere der Hohlheit, sondern die Leere der Unendlichkeit. Selbst die Landschaft hat bei ihm etwas Fernes, Fremdes, Verschwiegenes. Und während es das tiefste Wesen fast aller Künstler ist, dass sie etwas sagen wollen, das in ihnen leidenschaftlich nach außen drängt, verschwindet er völlig hinter seiner Schöpfung. Das Abendmahl ist vielleicht das objektivste Werk, das je aus einem Pinsel hervorgegangen ist. Es ist symbolisch für sein ganzes Wesen, dass er der erste große Meister des Hell-Dunkels, der Respirazione und des Sfumato gewesen ist. Dass er gelehrt hat, man müsse malen, als scheine die Sonne durch Nebel, und schlechtes Wetter sei das beste Licht für Gesichter. Auch seine eigene Persönlichkeit ist ein magisches Chiaroscuro. In eine schwimmende Atmosphäre getaucht und in weiche, verblasene Konturen gehüllt, die den Umriss nur ahnen lassen. Sehr bezeichnend ist es auch, dass es gerade so zwei geheimnisvollen Gestalten wie Lodovico Moro und Cesare Borgia gelungen ist, diesen ruhelosen Geist dauernd in ihren Diensten festzuhalten. Auch seine ans Wunderbare grenzende Universalität, die in der Weltgeschichte einzig dasteht, macht ihn zum unfassbaren Proteus. Er war Maler, Architekt, Bildhauer, Philosoph, Dichter und Komponist, Fechter, Springer und Athlet, Mathematiker, Physiker und Anatom, Kriegsingenieur, Instrumentenmacher und Festarrangeur. Er fand Schleusen und Kräne, Mühlenwerke und Bohrmaschinen, Flugapparate und Unterseeboote. Und alle diese Tätigkeiten hat er nicht etwa als geistreicher Dilettant ausgeübt, sondern mit einer Meisterschaft, als ob jede von ihnen sein einziger Lebensinhalt gewesen wäre. Und zudem hat das Schicksal, als ob es seine Züge absichtlich noch mehr hätte verwischen wollen, seine Hauptwerke entweder, wie das Standbild Francesco Sforzas und die Reiterschlacht, völlig zugrunde gehen lassen oder, wie das Abendmahl, nur in sehr beschädigten Zustande auf uns gebracht. Am deutlichsten kommt aber die völlige Unerforschlichkeit seines Wesens in dem herben, verschlossenen, wie mit Schleiern verhängten Antlitz der Rötelzeichnung zum Ausdruck, in der er sich selbst porträtiert hat. Raphael. Es bleibt also nur Raphael. Und dieser hat nun wirklich sein Zeitalter auf die vollkommenste Weise repräsentiert. Und zwar, ein merkwürdiger Fall, nicht etwa, weil er eine so besonders hervorstechende, scharf profilierte, überragende, eigenwillige Persönlichkeit gewesen wäre, sondern vielmehr gerade durch seinen Mangel an Persönlichkeit, der es ihm ermöglichte, ganz aufnehmendes Medium, ganz Spiegel zu sein, alle Strahlen, die ihn trafen, zu fassen und wieder zurückzuwerfen. Raphaels Werk ist die sorgfältige, klare, vollständige und schöne, ja sogar allzu schöne Niederschrift des Cinquecento. Und da das Cinquecento eben doch in gewissem Sinne die Vollendung, die stärkste und konzentrierteste Auswirkung des Renaissance-Willens ist, eigentlich die Essenz der ganzen italienischen Renaissance. Aus dieser Mischung außerordentlicher und nichtssagender Qualitäten erklärt es sich auch, dass über ihn stets die größte Meinungsverschiedenheit geherrscht hat. Sein Werk ist ein unvergleichlicher Querschnitt und Durchschnitt seiner Zeit. Und zu diesem Zwecke war es ganz unerlässlich, dass er selber nicht mehr als ein Durchschnittsmensch war. Da aber diese Zeit voll Größe, Glanz und Reichtum war, so ist es ebenso natürlich, dass von ihm, der dies alles in sich eingetrunken hatte, Glück, Reichtum und unverlierbarer Glanz auf die Nachwelt zurückstrahlt. Raphaels Nachruhm. Schon Michelangelo hat von Raphael gesagt, er sei nicht durch sein Genie, sondern durch seinen Fleiß so weit gekommen. Und derselbe Michelangelo leitete eine neue Ära ein, in der eine vollkommene Abwendung von Raphael stattfand. Die Barock. Deren wichtigste Leistung die Auflösung der starren Linie war und der daher Raphael, der Meister der Kontur, nichts zu sagen hatte. In der Tat hat Bernini, der Diktator dieser Stilperiode, vor der Nachahmung Raphaels geradezu gewarnt. Aber auch im Zeitalter Ludwig des 14., das bereits wieder eine Rückkehr zum Klassizismus vollzog, wurde der Hofmaler Lebrun höher gestellt als Raphael. Als die Sixtinische Madonna nach Dresden gebracht wurde, ließ August II. Sie im Thronsaal aufstellen und sagte zu den Hofbeamten, die außer Fassung darüber gerieten, dass der Thron dem Bilde weichen sollte, »Platz für den großen Raphael!« Und dennoch erklärten die damaligen Dresdner Kunstautoritäten, das Kind auf dem Arme der Madonna habe etwas Gemeines und sein Gesichtsausdruck sei verdrießlich. Und noch im 19. Jahrhundert behauptete man, die Engel auf dem Bilde habe ein Schüler hineingemalt. Boucher gab einem seiner Jünger, der nach Rom reiste, den Rat, sich nicht allzu viel mit dem Studium Raphaels abzugeben, der trotz seines Rufes «un peintre bien triste» sei. Dass Winkelmann, der verhängnisvolle Begründer des deutschen Gipsklassizismus, von Raphael sehr eingenommen war, ist begreiflich. Aber gleichwohl zweifelte er keinen Augenblick, dass sein Freund Raphael Mengs, einer der ödesten Allegoristen, die je gelebt haben, größer sei als Raphael Santi. Beim Anbruch des 19. Jahrhunderts hatte es freilich eine Zeit lang den Anschein, als sollte Raphael die absolute Hegemonie in der Malerei zufallen. Wenigstens konnten die Nazarener, die damals in einem gewissen Grade tonangebend waren, sich in seinem Lobe nicht genug tun. Aber sieht man näher zu, so bemerkt man, dass der Raphael, den diese begeisterten jungen Männer so überschwänglich priesen, gar nicht der eigentliche Raphael war. Sondern wenn sie von ihm sprechen, so meinen sie immer nur den Raphael der vorrömischen Periode. Die Bilder, die er malte, als er in den Vollbesitz seiner Meisterschaft gelangt war, erscheinen ihnen bereits als Verfall. Die Nazarener und die mit ihnen verwandten Romantiker sind es auch gewesen, die jene zähe Legende von Raphael, dem edlen, unschuldsvollen Jüngling, geschaffen haben, der wie ein Nachtwandler durchs Leben schritt, alle seine Schöpfungen einer mühelosen, überirdischen Inspiration verdankte und die vollkommene Naivität eines begnadeten Kindes besaß. Also gerade das Gegenteil von dem gewesen sein soll, was Michelangelo behauptet hatte und was der Wirklichkeit entsprach. Es ist jener Raphael, der dann fast ein Jahrhundert lang als Spritzmalerei, Abziehbild und Handtuchschützer den deutschen Bürger entzückt hat. Dann aber kamen die Präraphaeliten, die den Höhepunkt der italienischen Kunst in die Periode vor Raphael verlegten und in diesem nur einen kalten, seelenlosen Virtuosen erblickten. Ihr Wortführer war Ruskin. Für den Raphael der Inbegriff der leeren, unwahren Eleganz ist. So sagt er zum Beispiel über die Berufung der Apostel: Wir fühlen, wie unser Glaube an das Ereignis mit einem Mal erlischt. Nichts bleibt davon als ein Potpourri von Mänteln, muskulösen Armen und wohlfrisierten griechischen Büsten. Durch Raphael ist alles verdorben worden, was an der Legende zart und ernst, grandios und heilig ist. Er hat aus der biblischen Dichtung ein totes Arrangement schöner, schön gebauter, schön gestellter, schön drapierter, schön gruppierter Menschen gemacht. Edmond de Goncourt nannte ihn den Schöpfer des Muttergottes-Ideals für Spießbürger. Und Manet erklärte, er werde vor einem Bild von Raphael buchstäblich seekrank. Man sieht also, dass es niemals an Kennern gefehlt hat, die mit Velázquez sagen konnten, um die Wahrheit zu gestehen, Raphael gefällt mir gar nicht. Der Götterliebling. Das Jahr 1517 ist jedermann bekannt als das Geburtsjahr der Reformation, in dem Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. In demselben Jahre malte Raphael seine Sixtinische Madonna, an die jedermann denkt, wenn der Name Raphael genannt wird. Und um dieselbe Zeit vollendete der Graf Balthasar Castiglione seinen Cortegiano, jenes Werk, das man eine Art Renaissance-Bibel nennen könnte. Es ist der Knigge jener Tage, sein Held ist der Gentleman, wie die damalige Zeit in sich dachte. Gewandt, würdig, repräsentativ, jeder Lebenslage voll Takt gewachsen und darin dem heutigen Gentleman ähnlich. Aber es ist ein Gentleman voll Grazie, Heiterkeit und Unbeschwertheit. Diesen vollendeten Kavalier, um den alle Reize versammelt sind, den Geliebten der Fürsten, der Frauen und der Götter, hat Raphael gemalt und hat Raphael gelebt. So schreitet sein Bild durch 4 Jahrhunderte. Aber der Götterliebling Raphael hat, wenigstens für unser Lebensgefühl, einen großen Mangel. Götterlieblinge sind nämlich fad. Sie sind so langweilig wie das blaue Meer des Südens, der holde Frühlingstag, das süße Baby in der Wiege und alle ganz reinen, ausgeglichenen, ganz glücklichen Dinge. Unsere Sehnsucht gilt etwas anderem, im Leben und in der Kunst. Der Grundirrtum des Klassizismus. Raphael hat einmal gesagt, um eine Schöne zu malen, müsste ich deren mehrere vor Augen haben. Da es mir an Modellen fehlt, male ich aus dem Gedächtnis, nach einer Idee, die ich im Kopfe habe. Er meint damit, dass er, da es in der Natur keine weibliche Schönheit gibt, die in jedem Teil absolut vollkommen ist, darauf angewiesen sei, sich in der Fantasie aus einzelnen Reminiszenzen ein solches Ideal zusammenzustellen. Diese Ansicht, dass die Darstellung des Vollkommenen die Aufgabe der Kunst sei, war der Grundirrtum Raffaels und der Grundirrtum des ganzen Klassizismus. Immer wieder tauchen von Zeit zu Zeit große Künstler auf, die uns vorübergehend zu beweisen scheinen, dass Klassizismus, das heißt strenge Ordnung, Einheit, Gradlinigkeit, Harmonie, farblose Durchsichtigkeit, die Blüte jeder Kunst sei. Sie beweisen es aber gewissermaßen nur in usum delphini, nämlich für sich selbst. In der Tat, manche klassische Schöpfungen sind bisweilen von einer so übernatürlichen, unwirklichen Schönheit, dass wir für den Augenblick geneigt sind zu vermuten, dies sei die Spitze der Kunst und alles andere nur ein mehr oder minder unvollkommener tappender Versuch nach diesem Gipfel hin. Es ist aber eine Täuschung. Diese Phänomene sind nicht etwa die Verkörperung der Regel, was man glauben könnte, wenn man bedenkt, dass sie die regelmäßigsten sind. Sie sind im Gegenteil interessante Abweichungen, bewundernswürdige Monstra. Unregelmäßigkeit ist das Wesen der Natur, des Lebens, des Menschen. Regelmäßigkeit ist ein künstliches Destillat oder ein seltsamer Zufall. Das regelmäßigste Gebilde, das die Natur hervorbringt, ist der Kristall. Und trotzdem, jeder Mineraloge weiß, dass ein vollkommen regelmäßiger Kristall nicht existiert. Aber schon seine bloße Annäherung an die Regelmäßigkeit macht den Kristall zu etwas Totem. Kreisrunde Bergkegel, radiärsymmetrische Tiere, völlig gleichmäßige Beleuchtungen und Klimata, dergleichen ist bisweilen zu beobachten, aber es sind gewissermaßen Schrullen der Natur. Wir betrachten klassische Schöpfungen mit Staunen und Verehrung wie Gletscher, aber wir möchten nicht dort wohnen und könnten es auch gar nicht. Wir schlagen unsere Niederlassungen im Dickicht auf, im Mittelgebirge, in der unregelmäßigen Ebene, am ewig bewegten Wasser. Wir sind unheilbare Romantiker. Niemals Klassiker. Wir müssen es sein, weil auch die Natur nur Romantisches zu schaffen vermag. Raffael gibt keine Probleme auf. Das ist der Haupteinwand gegen ihn. In seinem wunderschönen Buch »Das Leben Raffaels« sagt Hermann Grimm, Raffael will nichts. Seine Werke sind sofort verständlich. Er schafft absichtslos wie die Natur. Eine Rose ist eine Rose. Nichts mehr und nichts weniger. Nachtigallengesang ist Nachtigallengesang. Keine Geheimnisse sind da noch weiter zu ergründen. So sind auch Raffaels Werke frei von persönlicher Zutat. Bei ihm fehlt auch den erschütterndsten Dingen alle persönliche Besonderheit, als seien eigene Erlebnisse des Künstlers hineingearbeitet worden. Seine Persönlichkeit drängt sich nirgends vor. Bleiben wir ruhig bei dieser Vergleichung und haben wir den Mut, uns einzugestehen, Rose und Nachtigall haben etwas Kitschiges. Sie sind ein bisschen zu schön und sie sind nur schön. Wir fragen uns unwillkürlich, schön und sonst nichts? Ähnlich ergeht es uns bei Raffael. Mit einem echten Kunstwerk muss man irgendetwas anfangen können. Es genügt nicht, dass es träge und majestätisch vor unserem Auge sich ausbreitet und behauptet, schön zu sein. Es muss über sich hinausweisen, auf Schlösser, die es zu erschließen, Leichen, die es zu beleben, Träume, die es zu enträtseln vermag. Es muss ein Deuter des Lebens sein. Man muss es in jeder Lebenslage ans Ohr halten und befragen können. Jedes Kunstwerk hat eine Tendenz. Ja, hierin besteht sogar sein Hauptwert. Es hat eine Tendenz oder mit anderen Worten, hinter ihm steht ein Mensch. Ein Mensch, der Fragen und Antworten, Gedanken und Leidenschaften hat. Aber da stehen Raphaels Figuren, frei von jeder persönlichen Zutat, schön blau und rot angemalt wie Zuckerstengel oder Zinnsoldaten. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese berühmten Frauenbildnisse auch ganz gut auf einer Seifenschachtel oder als Parfümpackung figurieren könnten und dass es so etwas wie Sistina-Schokolade geben könnte. Dasselbe gilt von seiner Komposition. Oder würde zum Beispiel die Philosophie in der Stanza della Signatura nicht einen prächtigen Theatervorhang abgeben? Der vielgerühmte Glanz, der Raphaels Werken eigentümlich ist, geht eben oft bis zum Satinierten. Raphael hat eine zu kalligraphische Handschrift. Man spürt in seinen Werken nur zu oft den Auftraggeber. Die nichtssagende Glätte und leere Formfreude Leos des Zehnten, der weder Leonardo noch Michelangelo begriffen und überhaupt von der Kunst sehr wenig verstanden hat, die Musik etwa ausgenommen. Das rein Musikalische seiner Natur hat er nun offenbar nicht ohne Erfolg auf Raphael, dieses Genie der Anpassung, übertragen. Wie es auch dem Humanisten Bembo gelungen ist, auf seinen Freund Raphael seine nichtssagende Rhetorik abzufärben. Aber war er nicht einer der vollkommensten Maler, die je gelebt haben? Zweifellos. Wir betrachten ihn jedoch hier gar nicht als Maler, sondern als Kulturbegriff, wie es uns ja auch nicht einfallen könnte, in einem solchen Zusammenhang etwa Napoleon als Strategen oder Luther als Theologen zu betrachten. Und dann, die Vollkommenheit Raphaels ist es ja gerade, die ihn uns so fern, so fremd und stumm macht. Das Unzulängliche ist produktiv, lautet einer der tiefsten Aussprüche Goethes. Alles Ganze, Vollendete, ist eben vollendet, fertig und daher abgetan, gewesen. Das Halbe ist entwicklungsfähig, fortschreitend, immer auf der Suche nach seinem Komplement. Vollkommenheit ist steril. Wollten wir das Ganze zusammenfassen, so könnten wir sagen, dass es eben zwei Arten von Genies gibt. Die besonderen, einmaligen, isolierten, die großen Solitäre, deren Größe gerade darin besteht, dass sie ein Unikum, eine Monstrosität und Psychose, eine zeitlose und überlebensgroße Ausnahme darstellen. Und dann gibt es aber auch solche, die das Fühlen und Denken aller Welt darstellen. Aber so zusammengefasst, verdichtet und leuchtend, dass ein ewiger Typus daraus wird. Und zu diesen hat Raphael gehört. Dies meint wohl auch Hermann Grimm, wenn er über ihn sagt, er hat etwas entzückend Mittelmäßiges, Gewöhnliches. Als könne jeder so sein wie er. Er steht jedem nahe, ist jedermanns Freund und Bruder. Keiner fühlt sich geringer neben ihm. Seine süßen Frauenantlitze, seine klaren Figurenanordnungen, seine helden und kräftigen Farbenharmonien versteht jeder. Er ist so, wie sich Monsieur Tout-le-Monde einen Maler vorstellt. Raphael spricht zu jedermann, aber eben deshalb spricht er eigentlich zu niemand. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen, aber nicht gesprochen, hat diesmal der Gestalter höchst selbst. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 28. Mai 2009, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.